hernach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, dass die Schrift erfüllet würde, spricht ihr: Mich dürstet. Da stund ein Gefäße voll Essigs, sie füllten aber einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isopen und hielten es ihm dar zum